ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bann und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsfolge, Ausgabe, meine ich, Folge Nummer 156 an einem wunderschönen Frühlingswochenende mit Dennis und Renke. Hallo. Schönen guten Tag. Hier bei Schreibmeier, das ist ein Kirchenbedarf, gibt es jetzt Osterkerzen reduziert. Sollte man zuschlagen. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, ich kann jetzt reduzierte Osterhasen bei Edeka kaufen, ja. Und bei, wie heißt der Laden? Schreibmeier. Bei Schreibmeier auch noch reduzierte Osterkerzen. Ja, sehr interessant. Aber die werden ja nicht schlecht, die kann man ja nächstes Jahr, oder ist da ein Datum drauf gedruckt? Ist ein Datum drauf gedruckt. Ah, das ist sehr ärgerlich. Guck mal hier. Also Wachsapplikation, Aufklärungskreuz, Alpha und Omega, aktuelle Jahreszahl, farbenfrohes, harmonisches Kreuzdekor mit 10% Bienenwachs, inklusive einsteckbarer Nägel. 483 Stunden. Ansteckbare Nägel? Ja! Brauchst du halt. Entschuldigung. Ah. Sehr gut. Statt 95 Euro jetzt 89 Euro. 6 Euro Rabatt. Das finde ich sehr gut. Ich weiß schon, im nächsten Jahr werde ich auf jeden Fall ein wenig Osterdekoration mir besorgen. Und ich kaufe mir auch ein schönes Osterkreuzdekor, hieß es, ne? Kreuzdekor mit einsteckbaren Nägeln. Ja. Und dann schnappe ich mir irgendwie eine, weiß ich nicht, kann man ja auch in so Barbie-Puppen dann aufhängen. Oder ist das dann schon zu viel? Ist das dann schon, ach, wann ist eigentlich egal? Ach ja, Herr Mohrhardt, ist Frühling. Ja, es ist absurde 26 Grad, es ist April, RIP-Klima. Es war endlich. Also, ich rechne diesen Sommer einfach damit, dass wir bei irgendwie 45 Grad alle kollektiv draufgehen. Wir haben ja da diesen Landsitz, in den auch hoffentlich dieses Jahr eine Heizung eingebaut wird. Und es gibt das auch. Ist doch unter Normalnull, oder? Nein, ist es nicht. Weil das aber mit natürlich einer linkssozialistischen Wärmepumpe gemacht wird, gibt es da ja auch die Funktion, noch ein Klimaanlagenmodul mit einzubauen. Ja, das ist eine Wärmepumpe, kann ja, wenn man da einfach so ein paar, drei Ventile reinmacht, auch in die andere Richtung laufen, quasi statt Wärme von draußen reinzuholen, Wärme nach draußen werfen. Das ist ja die Funktion einer Wärmepumpe. Genau, und das haben wir aber erstmal noch nicht bestellt, weil das hätte irgendwie 4.500 Euro extra gekostet. Das ist albern, das kostet nicht mehr, aber es wird als Komfortfunktion an die Deutschen verkauft. Ja, genau. Ach, keine Ahnung, das kann man irgendwann noch nachrüsten. Mal schauen, wie die nächsten Sommer so werden. Ich glaube, wir müssen auch hier nur eine gewisse Zeit jetzt überbrücken, wo es so heiß ist. Irgendwann reißt ja der Golfstrom ab und wir haben hier auch wieder einen Winter mit minus 20 Grad. Wir sind ja auf der gleichen Höhe, so wie, ich meine, so New York und Michigan, oder? Ja, Michigan ist kalt im Winter. Und da ist kalt im Winter, genau. Ah, kommt so über den Daumen hin. Nee, viel höher sogar. Heiland. Wir sind ja in Kanada fast. Ja, genau. Also wir sind echt, also eigentlich müsste es hier sackkalt sein. Eieiei, ja, dann kaufe ich das Klimamodul nicht. Das lohnt sich nicht. Hier, by the way, wir haben ja, ich bin ja Inhaber einer Gasetagenheizung. Und wir wissen, ist das mit dem Gas ja ein Auslaufmodell, auch wenn die FDP das tatsächlich auch noch glaubt. Wieso ist deine Therme, ist doch hoffentlich H2 ready, Dennis? Also, wenn du da Wasserstoff reinpumpst, da wurde jetzt was ausgetauscht letztens, diese Ausdruck-Dingsi-Kammer, weil es ja Wasser im System und das muss sich ja ausdehnen, diese Ausdehnblase oder so, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, das Ding, also ich werde, das ist meine letzte Gasetagenheizung in meinem Leben, weil das Ding hat sicher noch 10 Jahre oder so. Ja. Entweder werde ich hier an Fernwärme angeschlossen oder Nahwärme, eins von beidem. Oder da kommt ein Minisplit-System rein. Und Minisplit-Systeme sind reversible, also sie können wechseln. Und das wird sehr vielen Mietern passieren. Also zum Beispiel hier, Vinova hat das ja angekündigt. Minisplit, das musst du jetzt mal erklären, für Blöde wie mich. Was wird da gesplittet und warum? Genau, also das sind Luft-Luft-Wärmepumpen in Deutschland, heißt es so schön. Ach so, okay. Genau. Ja. Und also, dann kriegst du so ein Teil ans Fenster, so wie wie in so billigen Apartments. Ja, genau. Ja. Das geht auch schöner mittlerweile. Die Deutschen haben da was vorbereitet. Auf jeden Fall kriegen das auch sehr viele Mieter bei Vinnova, ist das der Plan, weil das einfach der billigste Weg ist, weil die Wette ist eigentlich, die kann man eingehen, ist A, Energie wird in der Zukunft deutlich billiger. Du nicht alle. Ja, naja. Aber die, und das ist das billigste System einzubauen, ist wenig Eingriff in die Substanz. Und der positive Effekt ist, es gibt halt noch Klimafunktionen, Kältefunktionen. Da hatte die Bild-Zeitung vor, das war, als es rauskam, vor Monaten halt so eine Neiddiskussion aufgemacht, dass jetzt die ganzen armen Schlucker, die in so Sozialwohnungen wohnen, jetzt Klimaanlagen bekommen. Das ist ja auch viel schlimmer, ist doch, Dennis, dass wir einfach Infrastruktur im Wert von 350 Milliarden Euro aufgeben. Wir vernichten Infrastruktur im Wert von 350 Milliarden Euro. Das ist das deutsche Gasnetz, oder was? Ja, genau. Ja, die Stadt Augsburg hat ja jetzt, mal jetzt so vorsorglich mal angekündigt, hier Leute, so 10 bis 15 Jahren, dann fangen wir an, das Gasnetz aufzugeben. Und da ist ja ein Sturm der Entrüstung durch die Bundesrepublik gegangen. Nach dem Motto, dass man sich jetzt nicht auf nichts mehr verlassen kann in diesem Land. In 15 Jahren. Ich find's ein bisschen schade, weil irgendwie muss ich ehrlicherweise gestehen, ich hätte ganz gerne nochmal wieder einen Gasherd. Induktion, gut und schön, aber besser habe ich bisher in meinem Leben noch nicht gekocht. Ich bin ja auch in der Tat Gasherd-Nutzer und das darf man mittlerweile in Deutschland sagen. Und was denn? Und nicht so gut. Und das ist super. Also ich werde mir tatsächlich, sollte mal hier Gas wegkommen. Also es sieht ja nicht danach aus, dass ich hier wegziehe. Also die Miete, die ich jetzt bezahle, also dafür werde ich in Brandenburg ausgeraubt. So, das finde ich. Also solange Camp David noch? Ja. Camp David nicht nochmal pleite ist. Nee, das bleibt die Miete, wie sie ist. Das bleibt stabil. Also überlege ich mir, also vielleicht geht man nochmal in Richtung so Gasgrill oder so. Und dann ist natürlich so eine CO2-neutralen Gedöns, weiß nicht, so Schweinepupse in Gasbehältern oder so. Oh, gibt's das eigentlich? Also wir haben heute Mittag tatsächlich auf dem Grill das Mittagessen zubereitet. Und irgendwann bald dürfte auch mal wieder unsere Flasche nachzufüllen sein, beziehungsweise eine neue, also eine gefüllte Pfandsystem, ihr wisst schon. Aber gibt's es auch in Grün? Kann ich Biogas kaufen? Ich glaube noch nicht. Also ich glaube, es lohnt sich einfach nicht. Aber ich denke mal, wo es einen Markt für Biofeuerwerk gibt, wird es auch einen Markt für Biogas geben. In Kartuschen, also oder Kanister. Nee, wie heißt das denn, dieses Pfandfass, dieses große? Flasche. Das sind Flaschen. Ach so. Die ist aber sehr breit für Flaschen. Ja, aber wie heißt denn sonst? Weiß nicht. Fass. Eine Gasflasche. Nein, das ist doch kein Fass. Also, gucken wir mal. Also katholisch ist klein. Biogas und Gasgrill leider nicht ausgelegt, schreibt Utopia. So. Schade. Naja, egal. Na gut, aber also das Ding ist, was ich noch betonen möchte, also ich habe jetzt in den letzten Wochen, merke ich ja die Wirtschaftskrise an mir. Ich habe wenig Arbeit zu tun. Und das ist ein sehr Erdgasgrill, Tipps zum Umrüsten, Entschuldigung. Tipps zum Umrüsten, ich habe mein... Bist du jetzt bei Utopia gefangen? Ah, eine schwierige Webseite. Mein Gasgrill läuft jetzt auf Erd. Ich habe jetzt LPG. Mit meinem Gasgrill gehe ich zur Tankstelle, aber LPG. Genau, und zwar in meinem LPG Jetta. Den habe ich mir damals vor 20 Jahren umrüsten lassen. Oh, ich ärgere mich ehrlicherweise ein bisschen. Ich hätte, also das ist gar nicht so wahnsinnig teuer, seine Karre auf Gas umrüsten zu lassen. Das hätte ich einfach, ich habe damals so, egal, komm. Nee, du wolltest was erzählen. Naja, ich finde ganz lustig, dass wir jetzt gerade uns kollektiv in eine Wirtschaftskrise reden. Und es ist ein sehr, und zwar ist es tatsächlich eine Psychose, würde ich schon fast sagen. Das merkst du ja auch schon, dass irgendwie diese neoliberalen Einschläge, dass der kranke Mann Europas ist wieder da, bla bla bla, und wir müssen jetzt Sozialkürzungen machen. Und ich vermisse es einerseits A. Per Steinbrück, der sich da einfach hinstellt und sagt, so, geben wir jetzt halt Geld aus und sanieren Schulen. Und das hat mega geholfen, das müssten wir eigentlich jetzt auch tun. Aber gleichzeitig, so sehr ich frustriert bin von dieser Regierung, gibt es so kleine Einschläge, wo ich merke, aha, es geht so ein bisschen, man merkt doch, dass diese faschistoide libertäre Partei, die sich FDP nennt, hat ja so einen ganz leichten Bürgerrechtslack. Und der ist noch nicht an allen Stellen abgeplatzt. Jetzt haben wir das Selbstbestimmungsgesetz bekommen. In Sachen Familiennamensrecht ist jetzt was passiert. Ja, sehr schön. Es gibt endlich wieder Vaters- und Müttersnamen, kann man jetzt sogar auch machen, für die friesische Minderheit. Oh, das wollte ich fragen. Bist du Teil der friesischen Minderheit? Ich weiß gar nicht, wie das definiert ist. Na, ich bin vertrieben, das weiß ich sogar. Natürlich habe ich vertriebene Status. Ja, genau. Dich haben sie 1995 haben sie dich über die Oder gescheucht. Der wird vererbt. Das ist eigenhändig. Der wird vererbt, der Status. Bist du anerkannt, staatlich anerkannter Vertriebener von Erika Steinbachs Gnaden? Nee, das müsste ich mal. Also ich hätte gerne. Oh, gibt es einen vertriebenen Pass? Oder druck mir einfach ein. Nee, natürlich, das vererbt sich. Das ist bestimmt wie so ein Presseausweis. Da musst du bei irgendwelchen komischen, obskuren Organisationen, wird dir so einen vertriebenen Ausweis ausgestellt. Dann kriegst du irgendwie. Und vertriebenen Kfz-Blech. Dann kriegst du bestimmt auch. Oh, interessant. Wahrscheinlich kriegst du dann in Mitteldeutschland. Sachsen. Kriegst du dann auch Rabatt im Kino. Du meinst, wenn die JU Oberschlesien, Sachsen, Mittelsachsen wieder Filmabend macht? Ja, genau. Genau, gibt's irgendwie Rabatt. Oder du legst ihn auf den Tisch. Vielleicht gibt's auch so eine vertriebene Uniform, die man auch in der Freizeit trägt, weißt du, so wie in den USA. Und dann machen dir alle den Platz frei im Park, auf der Bank, wenn du dich hinsetzen willst. Weil ja völlig erkennbar ist, dass du mal für dein Land oder aus diesem Land vertrieben wurdest. Also, wie so eine Armbinde, wie sie Blinde haben, meinst du? Ja, genau. Mhm. So, eigentlich waren wir bei der friesischen Minderheit. Ja. Guck mal. Ich habe in der Tat, das Namensgesetz sagt jetzt, also der bekannteste oder worüber sich die meisten lustig gemacht haben, ist jetzt irgendwie Doppelnamen, sind jetzt ein bisschen einfacher, regulierter. Das ist alles so ein bisschen jetzt vereinfacht und einfach lebensnahe und weniger Gebühren. Aber der relevantere Teil ist, dass es da quasi für die Minderheiten und für ausländische Bürgerinnen quasi die Anerkennung von Namensdingern gibt. Also weil die sich ja, ich weiß nicht, wie ist es im Friesischen, da leitet sich's irgendwie ab von den Eltern. Genau. Genau. Also vom Vater. Ja. Die Dänen haben was Ähnliches, die haben auch nochmal eine Regelung. Was auch jetzt drin ist, ist die Anerkennung von gegenderten Nachnamen. Das ist zum Beispiel in slawischen Sprachen, so im Polnischen der Fall. Das ging schon vorher. Über diesen deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag gab es irgendwie eine Anerkennung, aber es ist halt ein Sack viel Arbeit. Und dann stehst du halt dabei so Standesbeamtinnen davor und die gucken dich halt wirklich wie so ein totes Pferd an, wenn du da um die Ecke kommst, dass du halt jetzt da unterschiedliche Nachnamen haben möchtest. Das finden die nicht geil. Ja, aber das geht jetzt. Das ist jetzt alles. Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja. Es ist nicht so leicht, das festzustellen. Also die tatsächliche Anzahl der Friesen in Niedersachsen, gibt ja noch andere, ne? Aber jetzt geht's um Niedersachsen, ist schwer zu schätzen, sagt uns die Wikipedia, denn in den Gebieten leben über 500.000 Menschen. Deren Zuordnung ist auch deshalb schwierig, weil Friese heutzutage weniger eine ethnisch-genetische als vielmehr eine kulturell-historische der personalen Bestimmung und regionalen Zuordnung ist. Also insofern würde ich sagen, ja, dann gehöre ich da wahrscheinlich dazu. Ja. Der gute Name Jansen zum Beispiel ist einfach der Sohn von Jan. Das ist so wie das Johansson im Schwedischen. Richtig. Oder sowas. Oder im Isländischen kann man das auch. Genau. Ja. Oh Gott. Ja. Kennst du diesen Einspieler im NDR mit hier, wie heißt sie noch? Ja. Ina Müller? Ja. Hurensohn? Ja, Hurensohn, ja. Ah, deutsche Memes. So. Also. Aber das geht halt, du musst nicht Angehöriger dieser Minderheiten sein. Ja. Also auch für die Sorben gibt es natürlich wieder Ina und Orva, glaube ich, wird erlaubt. Aber das kann einfach jeder machen jetzt. Und das ist ganz witzig irgendwie. Ja, aber es ist halt so, ich merke halt, also ich mache mir große Sorgen vor dem wirklich hart konservativen Backslash, der uns in 2 Jahren erwartet bei der nächsten Bundestagswahl. Und so finde ich. Wie in 2 Jahren? Du Träumer, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Oh Gott, muss mal aufwachen. Jahr. Guten Morgen, 18 Monate ist es hin. Ah, so. Und da merke ich, da will ich mich an diesen positiven Dingen befreuen, wie das Bundesverfassungsgericht jetzt einfach so in einem Nebensatz gesagt hat, ach, weißt du was? unsere bisherigen Entscheidungen Sachen Elternschaft, naja, über Bord geworfen. Eltern, ja, das ist Definitionssache. Und da kann der Gesetzgeber auch sagen, dass es mehr als zwei Leute sind. Da denke ich mir so, yes. Leider traut sich die Ampel jetzt nicht da dran, weil es, glaube ich, nochmal ein größeres Fass aufmachen würde. Gleichzeitig gibt es irgendwie die Idee der Verantwortungsgemeinschaft, die noch relativ eingeschränkt ist, aber das wird dann, also das wird ja aus einer Mischung dann auch so Verfassungsgerichtsurteilen, das sagt so, naja, und halt so Erweiterungen, wird das natürlich auch auf die anderen Bereiche verteilt, wie Sorgerecht. Und dann kannst du halt sowas wie die Grünen haben sowas, wir nennen sie jetzt Familienvertrag. Und dann geht das ins Steuerrecht auch über. Und das sind so die kleinen Schritte, wo ich denke, okay, wir sind scheinbar gesellschaftlich so weit, dass wir uns nicht mehr an so komischen Begriffen hängen müssen. Das Schöne ist ja, die Ehe ist ja im Grundgesetz ja nicht definiert. Da steht, glaube ich, nur drin, die Ehe ist geschützt. Punkt. Ja. So. Und was wir als Ehe definieren, das hat das Bundesverfassungsgericht, was immer als lebendiges Verfassungsrecht betrachtet. Also die betrachten das Grundgesetz ja immer mit seinem Geiste, seiner aktuellen Zeit. Das ist jetzt ja einfach, da sind wir weiter. Ja, wobei man der Fairness halber sagen muss, das lässt sich halt unterschiedlich auslegen. Ja. Du kannst natürlich auch historisch begründen, dass die Ehe, als das Grundgesetz sozusagen geschrieben wurde, da war die Ehe ganz klar die Ehe zwischen Mann und Frau und nichts anderes. Und so wird auch argumentiert. Ich halte das für falsch. Ich möchte nur dafür werben im Sinne Pluralismus und Abbau des Populismus auch in deutschen Podcasts. Das ist schon eine valide Meinung. Ja, okay. Ja, die kann man vertreten. Die ist halt scheiße, aber es gibt sie. Das war die juristische Einschätzung. Danke. Ja. Nee, aber so insgesamt, also so sehr ich irgendwie gerade dieser Psychose leide wirtschaftlich, die ich tatsächlich jetzt, ich mache sie gerade an zwei Dingen fest, was sie vorbei sein wird. Und zwar einerseits, wenn jetzt der Haushalt 25 oder die Eckpunkte aufgestellt werden, dann... Es gibt kein Eckwerteverfahren. Ja, aber wenn der irgendwie der grobe Rahmen steht. Denn dieses Jahr ist es einfach so, dass das BMF den anderen, also allen Ressorts einfach Ausgabendeckel gibt. Punkt. Und dann, die dürfen nicht überschritten werden. Das ist richtig gute Laune muss das ausgelöst haben. Also früher war das Verfahren so, also das ist nicht immer, ne, aber das, was jetzt in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten könnte man sagen, so war, es gab immer erst so Eckwerte, ja, da konnten dann so Eckwerte gemeldet werden und dann wurde sich so ganz mauschelhaft auf so komische, ja, hier so machen wir das ungefähr und dann wurde man quasi immer kleinteiliger und immer genauer und das gipfelte dann in der Haushaltswoche und jetzt gibt's Ausgabendeckel, die nicht überschritten werden dürfen. So sieht es jedenfalls das FDP-geführte Finanzministerium. Genau, aber da meist fest ist quasi die Kunden, die so vor allem von öffentlicher Kohle leben, die warten darauf, dass halt klar ist, okay, da wird jetzt nicht so richtig hart gecuttet, sondern wir sehen ungefähr die Fortsetzung von 24. Und bei dem anderen sehe ich das plötzlich bei dem... Ja, Moment, stopp mal, es geht ja noch weiter. Es ist einerseits der Punkt, dass ja irgendwie jetzt so laut Presse irgendwie so 25 Milliarden fehlen, die irgendwie eingespart werden, weil Steuern erhöhen ist ja ekelhaft, das ist ja Kommunismus. Und dann möchte ja auch der Finanzminister gerne nochmal 20 Milliarden Steuern senken. Unter anderem, indem der Soli komplett abgeschafft wird. Das wird nicht passieren. Also es ist halt... Also weiß ich nicht. Den Soli zahlen aktuell was? Firmen, Körperschaften und halt sackreiche Leute. Ja, einkommensreiche, so, wie man so schön sagt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da, unter Helmut Kohl war nicht alles schlecht, zum Beispiel seine Steuersätze. So, erst bei einer Einkommensteuer in Höhe von 16.956 Euro im Jahr müssen Sie den Solidaritätszuschlag zahlen. So. Und das bedeutet, Moment, was zur Hölle? Das sind alles veraltete Zahlen. Himmel. Ja, aber es musst du Sack viel Geld haben. Also ich kann ja... wir gucken das jetzt mal nach. Wir sind ja auch ein Service-Podcast, Dennis. Also ich muss ihn nicht bezahlen und ich würde mich schon tatsächlich als sehr gut verdienend bezeichnen. Ja, das würde ich bei dir auch sagen. Aber klagst du nicht die ganze Zeit darüber in den letzten Wochen, dass du keine Arbeit hast? Ja, aber das ändert ja nicht, dass ich ja bisher gut verdient habe. Okay, ja, das stimmt. Das ist natürlich völlig richtig. Meine Fun Fact, ich habe meine Steuererklärung abgegeben und habe es tatsächlich geschafft, meine Bilanz innerhalb von so. Also, insgesamt waren es 4 Stunden, dazwischen war aber ein Frauenfußballspiel, in dem ich mich abgeregt habe, weil der erste Bilanzversuch am Vormittag gescheitert ist. Dann bin ich zum Frauenfußball gegangen, habe einfach mal den Kopf klar bekommen und habe dann die Bilanz in 2 Stunden fertig gemacht. Was ist das Schwierige an der Bilanz? Ist das nicht einfach nur... Das ist aufgeht. Wo ist der Unterschied zu einer Gewinn- und Verlustrechnung? Wo du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nur sagen musst, das sind meine Einnahmen und das sind meine Ausgaben. Dass du bei einer Bilanz natürlich auch so versteckte Dinge ablegen musst, zum Beispiel. Ach, da musst du noch dein Anlagevermögen und so rein? Genau, mein Anlagevermögen zum Beispiel, habe ich Steuerrücklagen oder zum Beispiel, ich habe eine, Klassiker ist tatsächlich, der nicht abgeschriebene Schreibtisch. Zum Beispiel, das ist so die eine Sache. Es gibt dann, die andere Sache ist zum Beispiel, sind Steuerschulden oder Steuerrücklagen. Die Abschreibungsdauer, Schreibtisch, weißt du es aus dem Kopf? 15 Jahre bei Möbeln, oder? 7 Jahre. 7 Jahre. 7 Jahre. Mhm. Das weiß ich, weil ich immer noch einen 250-Euro Schreibtisch von Otto abschreibe. Hä? Das ist doch ein GWG-Fall. Nee. Nein? Ging nicht, zumindest vor einigen Jahren nicht. Und jetzt habe ich irgendwann angefangen, mit einem Siebtel abzuschreiben, als ich es gekauft habe. Das war 2020 ja wahrscheinlich, genau. Wegen Pandemie und so. Und jetzt mache ich das einfach weiter. Das ist so schön. Du schreibst deinen Schreibtisch irgendwie über 7 Jahre ab und ich habe mir eine Zeit lang jedes Jahr einen Rechner gekauft, den voll abgesetzt. Schöne ja, gut, Grüße. Aber das ist BMW-Brief, hier BMV-Brief. Ach ja, wir haben AFA-Tabelle. Ach, weißt du was? Da schreibt einmal mal jemand was runter und dann gilt das einfach. Ja. Steuerrecht. So schön. Ich habe jetzt mal einen komplett Punkt vergessen, aber nee, Bilanz, deswegen, und ich habe jetzt auch ausgerechnet, was meine Gesamtsozial- und Steuerbelastung ist, 52%, Helmut Kohlsche Verhältnisse. Aber ich lege sehr viel zurück für die Rente, von daher ist okay. Achso, wenn du deine Privatsachen noch mit einrechnest, meinst du? Ja, klar. Ja gut, das darfst du ja nicht reinzählen, das kommt ja on top. Ja, dann ist mein Steuersatz bei irgendwie 23%. Ja, und halt, also Sozialabgaben, finde ich, darfst du auch noch, also hier Krankenkasse darfst du noch draufrechnen, finde ich, und wenn du gesetzliche Rente zahlst als Selbstständiger, dann auch gesetzliche Rente, aber ansonsten würde ich sagen, der Fairness halber, und ich weiß nicht, machst du Arbeitslosenversicherung? Nee, das ärgert mich jetzt im Nachhinein, das wäre jetzt, glaube ich, ganz praktisch gewesen, aber den Fehler mache ich nächstes Mal nicht. Dennis, wenn du dir was dazu verdienen willst, dann kann ich dir nur raten, Urlaub in der schwedischen Stadt Uppsala zu machen, in Südschweden, glaube ich, oder Mittelschweden, ich habe gar keine Ahnung. Denn da, Dennis, kannst du jetzt durch die Gegend spazieren, was du ja gerne tust. Ja. Wenn du so Städtereisen machst und dir Provision besorgen, indem du einfach Falschparker anzeigst. Denn eine neue App soll es möglich machen. Ich werde dir den Link mal direkt weiterleiten für die Shownotes. Eine neue App soll es möglich machen. Ein Falschparker fotografieren, so wie der Anzeigenhauptmeister. Und dann, wenn es danach zu einem Knöllchen kommt, kriegst du eine Provision von sage und schreibe 1000 schwedischen Kronen. So, jetzt gehen wir mal. Nee, Entschuldigung, 100 schwedischen Kronen. Ich habe sie einfach mal um eine Größenordnung versehen. Oh, also, 9 Euro oder so. Ah, okay. Das ist 8,62 Euro. Stand 13. April, 13.48 Uhr. Aber völlig in Ordnung. 8 Euro, das ist Aufwand. Das sollten sie bei uns einfilmen. Boah, wäre das Problem gelöst. Ja, Moment. Aber jetzt kommt natürlich der Pferdefuß, ne? Weil und dann bieten wir noch hier. Volkshochschulumschulungen von Flaschensammler auf Knöllchenschreiber um. Ja, stopp. Erstmal hört sich das so geil an. Ja. Ja, geil. Wie kriege ich hier irgendwie Provision vom Amt oder so? Nee, nicht vom Amt, sondern das geht nur tatsächlich um privat bewirtschaftete Parkflächen. Und der App-Entwickler ist sich einig mit so diesen Parkdrückerkolonnen, weißt du, die dann bei Lidl irgendwie im Monat ein paar hundert Euro bezahlen, um den Parkplatz da zu bewirtschaften. Um dann selber Knöllchen verteilen zu können. Okay, das ist quasi so, das ist hier, das ist Clickworking. Ja, genau, das ist nämlich das nächste Ding, weil jetzt haben die ja tatsächlich Leute, die für die rumfahren. Und das ist jetzt sozusagen einfach an die Allgemeinheit dann freigegeben, da arbeitet der Kapitalismus einfach mal wieder überdreht und es ist nicht etwas. Ja, es ist, und schon ist es unsexy. Ne? Ja. Erst habe ich auch gedacht, geil, das mache ich, würde ich sofort machen. Da würde ich effektiv mir das, jetzt schönes Wetter, so wie heute, ja, eine Runde spazieren. 20 Grad, setze ich mich aufs Fahrrad, Sonnenbrille auf, langsam durch die Gegend fahren, hier Foto, da Foto. Und dann komme ich abends nach Hause und habe mir meine, weiß nicht, 70, 80 Euro verdient. Super. Ja. Total super. Aber jetzt unterstützt man damit ja dieses komische Parkplatz, diese komische Parkplatzmafia. Ja. Das weiß ich nie, ob ich dafür bin. Bei öffentlichem Parkgrund total. Aber in diesem Land, wissen ja, da gibt es einen Verkehrsminister, der lieber Horrorszenarien von Fahrverboten aufmacht, als einfach, weiß ich nicht, 130 zu verordnen. Ja, Wissing würde auch lieber Fahrverbote anordnen, als 130 zu verordnen. Ja, genau, würde er machen, wäre doch der Erste, der im Gericht ins Gesicht spucken würde, wenn das angeordnet wäre. Es ist so albern. Es ist wirklich albern. Aber ich meine, Wissing fährt ja schon die ganze Legislaturperiode seine eigene Agenda. Es gab ja schon ganz zu Beginn diese Gerüchte, die da vielleicht auch durchgestochen wurden aus dem Verkehrsministerium, dass er sich in erster Linie als Blockademinister sieht und nichts tut, damit die Grünen hier nicht die Oberhand kriegen. Er blockiert ja auch. Oder hat lange blockiert, das hat man sich ja wohl irgendwie auf einen Kompromiss geeinigt, auch das Straßenverkehrsrecht zu modernisieren, da hat er auch lange blockiert, damit ja nicht, Achtung, Freiheit, die Kommunen die Freiheit bekommen, einfach Tempo 30 anzuordnen, wenn sie Lust haben, sondern es ist nach wie vor geknüpft an verschiedene Sachen, die, also Gefährdungslagen und sowas, die eingehalten werden müssen, damit die Leichtigkeit des Verkehrs nicht behindert wird. Das ist so wie dieser Abschnitt da auf der Autobahn in Brandenburg, wo sich Leute irgendwie massenhaft umgebracht haben mit dem Auto. Und dann wurde da halt irgendwie Tempolimit angeordnet. Und das hat dann, jahrelang war dann Tempolimit und das hat tatsächlich die Verkehrstoten untergebracht. Deswegen muss jetzt Tempolimit wieder aufgehoben werden, hat ja sein Ziel erreicht. Das ist doch auf der Leipziger Straße ähnlich mit den Stickoxidwerten. Ja. Da war doch jahrelang jetzt 30, jetzt sind die Stickoxidwerte wieder in Ordnung und jetzt ist deshalb wieder Tempo 50. Ja, guten Morgen. Das ist staatliches Handeln. Ach ja, Herr Mohrhardt. So, mein Getränk ist jetzt auf. Also muss ich mir jetzt ein neues holen? Soll ich mal spielen und du holst hier so schnell? Schaffst du das? Ja, oder wir können ja erstmal sagen, was wir jetzt eigentlich hier machen. Es ist Samstag, wir können so, glaube ich, so frei sein und können das sagen. Es ist Samstag, wenn wir aufnehmen. Und wir haben ja schon mal vor einigen Jahren den Deutschen Sonntag gefeiert. Richtig. Und haben Formel 1 geschaut. Derzeit, und Deutscher kann es kaum sein. Gelesen. Ja, aber das war, ja gut, das haben wir auch später nochmal, glaube ich, besser gemacht. Indem wir diese strukturiert durchgegangen sind, die Wochenprospekte. Da gibt es mal einen Pro-Tipp. Es gibt den Instagram-Account Vegan Sparen. Da gibt es eine Zusammenfassung der Wochenprospekte mit den veganen Produkten. Dennis, ich habe ein TikTok-Video gesehen heute. Da hat ein Mann veganen Parmesan zubereitet. Und er hat mir versichert, es schmeckt genauso wie der echte Parmesan. Es ist so schade, dass du nicht hier bist. Weil sonst hätte ich dir tatsächlich jetzt ein Produkt in die Nase gehalten. Und ich gefragt, was du denkst. Und jetzt frage ich mich, spoilere ich dich oder warten wir einfach damit nochmal? Wir warten, glaube ich, nochmal damit. Ich weiß es nicht. Es wird genauso schmecken wie das Original. Ich verspreche es dir. Ach, so ein Schrott. Oh Gott, jetzt sehen wir schon mal, wir gucken. Ah, das war knapp. Wir gucken jetzt nämlich gerade, und das können wir mal sagen, also deutscher Witz sind gar nicht mehr. Wir schauen die Bundesliga-Konferenz. Ja, aber wir dürfen aber nicht erzählen, was drin passiert, weil wir haben ja keine Lizenz für den Audiokommentar. Ach, braucht man dafür mittlerweile auch eine Lizenz? Ja, klar, die ARD zahlt für ihre Radiokonferenz massig Geld. Ja gut, das ist ja tatsächlich aber wenn das rauskommt, ist es ja alles schon gelaufen. Ja, okay, weiß ich nicht. Das ist die Frage, also wir machen ja Berichterstattung. Ja. Im weitesten Sinne. Und wir sagen auch, also wir können jetzt sagen, was können wir sagen, Dennis? Vom Gefühl. Bochum fliegen wieder Becher. Das ist tatsächlich so typisch Bochum. Ja, also gut, können wir das sagen? Dürfen wir das sagen? In Bochum fliegen Becher? Fangen wir an. Dass Bochum gegen Heidenheim spielt, das dürfen wir sagen. Dass wir das gerade sehen, das dürfen wir sagen. Würde ich auch sagen. Ja, genau. Das ist eine freie. Genau. So, ich glaube, wir dürfen das jetzt weiß ja jeder. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht sagen, was der Anlass für die Becherwürfe war. Ja, und dürfen wir dann sagen, dass es Becherwürfe gab? Das müssen wir uns überlegen, weil ich meine, das ist ja eigentlich, gehört das zum Spiel im engeren Sinne? Ist das wichtig? Weißt du was? DFL soll uns verklagen. Soll kommen. Darf ich sagen, dass jetzt jemand ein Tor geschossen hat? Ja, das ist, glaube ich, darfst du sagen. Wir dürfen nicht sagen, wer und wo. Ach, du hast das Tor vorhin schon gesehen? Oh, dann bist du ja ich bin, sehr weit ich vor bin mir. Tatsächlich eine Minute vor dir scheinbar. Du lebst in der Zukunft. Ja, oder in der Vergangenheit, eins von beidem. Aber wenn wir sagen, dass ein Tor gefallen ist, wir aber nicht sagen, wer das Tor geschossen hat, ja, dann wissen die Leute ja eigentlich, wer das Tor, also von wem wir meinten, dass der das Tor geschossen hat, ja. Weil die Person, also es ist ja dann nachlesbar. Also im Nachhinein kann man ja dann zu sich zusammenreimen, wen wir gemeint haben. Wird dann also unser Kommentar nachträglich illegal? Was? Durch den Abpfiff. Ja. Okay. Das Tor wurde jetzt gerade wieder kassiert. Hey. Das ist, warum spoilerst du mich hier? Was soll das? Er hat den magischen Flachbildschirm in die Wand gemalt, in den Himmel gemalt. Ah, Handspiel, ja. Oder? Ja, ist Handspiel. Ja. So. Okay, ich kann jetzt spoilern. Ja, okay. Wir wechseln gleich in einen anderen Ort. Gleich kommt die Überblende in einen anderen Ort. Oh, hör jetzt auf. Ich glaube, ich starte nochmal neu. Das ist nicht auszuhalten. Das ist aber sehr lustig. Das ist ja, es gibt ja diese Diskussionen auch jetzt bei der DM ist ja in Deutschland oder ist DM ist ja auch allgemein. Da gibt es ja wirklich Leute, die sich ja mit den Signalwegen beschäftigen und wann welches Tor fällt. Und das ist tatsächlich recht nervig, ist, wenn halt, und in so einem Spiel kann innerhalb von so 5 Sekunden oder so 10 Sekunden massiv viel passieren. Und du sitzt da und unten wird schon gejubelt. Das ist richtig nervtötend. Ja, ja, das ist, also ich kenne nur die Geschichte von einem, die mal ein Bekannter aus Bremen erzählt hat, der irgendwie in der Nähe vom Stadion in der Kneipe saß und das Spiel geschaut hat und dann hörte man schon immer lautes Geschrei und Jubeln und dann wusste man, okay, alles klar, gleich ist es soweit, dann hat es gedauert und dann kann man das Tor sehen. Das ist natürlich ärgerlich dann, ne? Ja, aber es bereitet dann noch einen vor, man verpasst dann wirklich nichts. So, muss man gerade so. Also, ich gehe dann jetzt mal hin, und hol mir ein neues Getränk. Ja, ich bin gleich wieder zurück. Das Anycast-Getränk der Woche. Ich versuch's mal nachzumachen. So ähnlich, ne? So ähnlich. Ich trinke, wie könnte es anders sein, zur Bundesliga-Konferenz trinke ich natürlich einen Pilz. Und zwar ein Lübzer-Pilz aus der Dose, war nämlich bei Lidl im Angebot. Ich war bei Lidl, kann ich ja mal sagen, und da gab es, das war günstig. Und wir sind ja ein Freund, nicht nur der wir sind ja Freunde nicht nur der Landwirte hier beim Anycast, sondern auch des Ostens. Ostdeutschland liegt uns ganz besonders am Herzen und deshalb ein Lübzer-Pilz aus Mecklenburg-Vorpommern. Das hast du geschafft, noch nachzugucken. Wieso? Achso, das weißt du. Hätte jetzt tatsächlich Lübser, hätte ich jetzt nicht den Mecklenburg-Vorpommern vor. Das kommt aus Lübs. Aus Lübs, ja, okay. Deshalb heißt es so. Na gut, dann war das Ding sie hier. Das Anycast-Getränk der Woche. Hier, apropos Getränke, ich weiß nicht, hattest du jetzt im neuesten eine Fritz-Cola in der Hand? Ich habe vor einigen Wochen mal Limo von denen gekauft. Da hast du wahrscheinlich das neue Etikett noch nicht gesehen. Und zwar sind da ja so zwei Dudes ja vorne drauf. Beiden Fritz-Brüder oder keine Ahnung, also die zwei Erfinder. Und ja, das sind Paul und Fritz Kalkbrenner, die haben Fritz gegründet. Und die haben eine sehr hohe Stirn und wenig Haar. Daran erinnerst du dich ja sicher. Sag es mal so. Was Christian Lindner hat machen lassen, haben sie scheinbar auch jetzt von ihrer Limo-Milliarden gemacht. Sie haben auf den neuen Etiketten volles Haar. Nein. Doch. Haben die auch ein echt volles Haar? Das weiß ich nicht, aber, also tut mir leid, auf den bisherigen Etiketten hatten sie eine sehr hohe Stirn und sehr wenig Haar, also sichtbare, ich wollte jetzt Weisheitsecken sagen, aber nee, Reisheits, nee, wie heißt das denn? Geheimratsecken. Geheimratsecken, vielen Dank. Und jetzt, die Stirn ist deutlich kürzer auf den neuen Etiketten. So. Dennis, außerdem möchte ich möchte nicht, dass du hier die ganzen Schönheitsoperationen, die unser Finanzminister hat an sich durchführen lassen, mutmaßlich aufzählst. Das ist nicht in Ordnung. Also ich würde dir auch, ich sage das jetzt mal öffentlich, weil ich finde, es reicht. Normalerweise würde ich dir eine DM schreiben. aber in der Tat, sie haben jetzt volles Haar und ein Tick schlanker und ein bisschen lächelnder. Das machen halt die Milliarden. Also man merkt, Gesundheit und Lebenserwartung korreliert mit dem Kontostand. Ist das so viel? Also kann man davon leben? Wollen wir auch eine Limo rausbringen? Wollen wir generell mal über Getränke kurz sprechen, Dennis? Ja, also ich glaube, dass Limo rausbringen, glaube ich, eine richtig anstrengende Sache ist, weil ich glaube, das, was so an Abfüllinfrastruktur noch existiert, ist sehr zentralisiert. Und alles andere ist begrenzt und du musst wahrscheinlich schon mit großen Dingern daherkommen, mit großen Mengen, damit du da überhaupt jemanden für begeistern kannst. Ne? Genau. Wahrscheinlich ist es noch einfacher, irgendwie was in Tetrapack loszuwerden. Ich glaube, dafür gibt es, glaube ich, mehr Kapazität. So. Aha. Aber da sind wir ja kurz wieder vor hier, quasi hier Anycast Bro-tastische Eistee mit Kokain. So. Ja, das ist es natürlich. Es gibt ja sehr viele Influencer-Getränke. Ja. Und das morpht ja auch Influencer-Musiker, das ist ja alles irgendwie, es gibt ja tausende Sachen. Da gibt es aber eine tolle Neuigkeit, Dennis. Oh Gott, Neuigkeit vom Influencer-Markt. Ja, genau. Und ich finde, ich habe es noch nicht bestellt. Man kann es auch derzeit nur online kaufen. Tim Melzers Eigenmarkenserie bei Rewe. Nein. Okay. Nein. Ist es das die Seite? Ich bin gerade bei noch einer anderen Seite, bei Wegkommenis. Aufstößen. Meine Güte, muss ich aufstößen. Rügenwalder Mühle bekannt gegeben, die ja jetzt hier zu deinem Aktienportfolio gehört, oder? Also über Südzucker oder drei Ecken? Nee. Bestimmt, wenn du das sagst. Keine Ahnung. Ist das so? Weiß ich nicht, die wurden doch jetzt aufgekauft. Die Übernahme gab's. Ja. Auf jeden Fall, die haben jetzt eine Fleischwurst. Ja, aber die stellen auch Fleisch komplett ein. Ja, aber es ist Typ Fleischwurst mit Erbsenprotein. Schmeckt genauso wie das Original. Schmeckt genauso. Inklusive Partnerschaft mit dem HSV. Ich vermute mal, weißt du, die ist nicht aus Fleisch, sondern die ist aus Dino. Die ist aus dem HSV-Dino gemacht, diese Fleischwurst. Also Dennis, pass mal auf. Ich glaube, das gefällt dir nämlich sehr. Oh Gott, ich hab Angst. Mal wieder, ja, pass auf. Energy Drinks macht ja jeder. Blech. Eistee macht ja auch jeder. Ja. So, jetzt ist aber die Frage, was kann man denn herstellen, was so richtig schön spackig ist? Und dann musst du auch noch Influencer-Typen finden, die auch eine gewisse Spackigkeit an den Tag legen. Und ja, Dennis, Salzgitter spielt auch wieder eine Rolle. Ah, sind wir hier bei der Baller League oder was? Ja, genau, denn die hier Hand of Blood hat jetzt sein eigenes Getränk kreiert. Und ich schicke dir mal den YouTube-Link dazu. Es ist nämlich, wie du siehst, gleich, sofort, es kommt, Knabemalz. Was? Malzgetränk? Knabe. Er heißt Knabe mit Nachnamen. Oder genau, und die haben einfach Malzbier gemacht, weil er sich nämlich überlegt hat, Energy macht jeder, Limo, Eistee, was ist denn so richtig schön spackig? Und jetzt, und wo ist auch, und noch in nicht welchem disrupted. Markt? Genau, noch nicht disrupted. Genau, in welchem Markt ist denn einfach in den letzten Jahren nichts passiert? Er hat gesagt, da ist in den letzten 30 Jahren nichts passiert. Mein lieber Maximilian Knabe, ich muss dir mal sagen, das stimmt nicht ganz. Was nämlich passiert ist, dass die Vitamalz-Gruppe, wurde aufgekauft in Gänze von, Dennis, sag's mir, Radeberger. Ja, müssen wir mal kurz nach. Also Vitamalz, weiß ja jeder, Vitamalz war ja eine, also das war eine Marke, die verschiedenen Brauereien in Deutschland gehört, also die daran beteiligt waren. Und dann hat zum Beispiel Hakebeck hat früher einen Vitamalz gebraut, Veltins hat Vitamalz gebraut, Rohling hat Vitamalz gebraut. So gibt's verschiedene Malzbier-Brauereien. Jetzt. Und genau, seit 2016 ist Krombacher der alleinige Lizenznehmer. Und vorher war das wirklich hier Barre, Hakeberg, Gilde, Holsten, Carlsberg, Krombacher, Rohling, Tucher, sag ich doch. Also alles Mögliche. Und jetzt ist es nur noch Krombacher. Und seitdem, das war das Schöne, dass Malzbier jedes dieser Lokalen, jeder dieser lokalen Brauereien hat immer so ein bisschen anders geschmeckt. Jetzt gibt's nur noch kapitalistisches Einheitswiedermalz von Krombacher und es schmeckt scheiße. Selbstverständlich war das von Hakebeck das Beste. Jeder weiß es. Jeder weiß es. Das ist passiert. 2016, Herr Knabe, das haben Sie nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Also da ist schon ein bisschen Bewegung im Markt gewesen, aber Bewegung in die falsche Richtung. Es wurden nicht mehr Sorten, es wurde nicht mehr Malzbierpluralismus, sondern weniger. Und jetzt kommt Knabemalz auf den Markt, aber hier derzeit Krombacher nur online zu bestellen. Nochmal, Krombacher ist sehr massiv investiert, auch in so einem Limo-Bereich. Also alles, was jetzt irgendwie so Krebs, Orangina, die haben jetzt auch noch irgendwie eine eigene Spezi-Variante rausgebracht. Ich glaube, die darf Spezi heißen. Warum darf die Spezi heißen? Was ist damit los? Na, die haben die Lizenz gekauft. Nein. Doch, also die haben einfach eine Sublizenz gekauft. Schweinerei. Ja. Und ich war ja heute früh noch in Bayern, in München, und habe mir selbstverständlich dort eine Paulaner Spezi Zero im Rewe to go gekauft am Bahnhof. Sehr gut. In der Dose natürlich. Muah. Traumgetränk. Wunderbar. Ich glaube, zu Krombacher gehört auch noch eine Zeit lang mal hier Nesti, aber das haben sie, glaube ich, abgestoßen wieder. Nesti gehört das okay? Ja, ganz schlimm. Also du kannst jetzt Knabemalz bestellen, würde ich hier sagen. Denn es sind 24 Dosen für 30 Euro. Entschuldigung, ich musste kurz ein wenig hüsteln. Und es ist irgendwie auf 100.000 Dosen beschränkt erstmal. Und es gibt nur quasi eine Produktion und Charge wird abverkauft. Ja, aber es ist... Was hältst du von Malzbier als Influencer-Getränk? Ich find's gut. Ich muss ehrlicherweise sagen... Nein, du magst kein Malzbier, hör auf. Leck mich am Arsch, bist du bescheuert. Ich habe, glaube ich, Malzbier noch nie in meinem Leben getrunken. Es ist ja noch schlimmer. So. Hast du sie noch alle? Ey, was denn? Das beste Malzbier derzeit auf dem Markt, wie ich finde, seit dieser Vitamalz-Geschichte 2016, ist Oettinger Malzbier, das tatsächlich sehr lecker ist. Okay. Das heißt, ich muss mal mir Oettinger Malzbier besorgen. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du da rankommst. Ich frage mich aber tatsächlich jetzt, soll ich jetzt für 30 Euro Malzbier kaufen? Was für ein Scheiß. Aber Moment mal. Also, das ist hier, verkauft wird das auf der Plattform Ready to Drink. Weißt du, wer unsere Bestseller sind? Krombacher, Schweppes, Dr. Pepper, das ist wieder Krombacher. Nein, ach du Scheiße, der verkaufen einfach Vitamalz. Nein, jetzt reicht's. Also ich will ja nichts sagen, aber ich finde das weird, dass das sehr zufällig irgendwie das... Guck mal, perfekt dazu wird mir direkt angeboten, Vitamalz Original. Ja, ich will nichts unterstellen, aber ich finde das... Ja, Drinks and More ist eine Tochtergesellschaft der Krombacher Gruppe. Anycast investigativ. Ja, also. Hat sich ja richtig gelohnt. Das ist einfach nur verklapptes Mietermalz. Wollen wir mal kurz, wir vergleichen mal. Kannst du mal Vitamalz aufmachen? Auf Ready to Drink und dann vergleichen wir mal. Die Zutatenliste? Ja, genau. Mach mal Vitamalz auf. Ja, ich such's mal. Und ist null Ergebnisse. Das ist mit ohne Bindestrich. Ah, ja. Das kann doch gar nicht sein. Doch, ich hab's. Okay. Und dann gibt's ja Inhaltsstoffe und Nährwerte. Genau. Erstmal gehen wir zu Inhaltsstoffe. Ja. Was ist Nummer 1? Wasser. Okay, hier ist alkoholfreies Pilz. Ah, okay. Wasser, Gersten, Malz, Gärungskohlensäure, Hopfen, Hopfenextrakt. Dann Wasser. Okay. Dann Glucose, Fructose, Sirup und Gerstenmalz. Auch. Bei mir ist Gerstenmalz, dann Glucose, Fructose, Sirup und dann Kohlensäure, Hopfenextrakt als letztes. Okay, das ist dann hier tatsächlich anders. Das ist hier wirklich alkoholfreies Pilz, die Basis. Sehr interessant. Jetzt durchschnittliche Nährwerte, Energie. Das muss ja nichts heißen. Du kannst ja bei den Inhaltsstoffen, solange es ja wahr ist, kannst du auch ein bisschen schieben. Gucken wir mal. Ja, das ist ein guter Punkt. Okay, gucken wir die Nährwerte. Aber vergleichen wir doch mal. Genau. Energie 160 Kilojoule pro 100 Milliliter. Ja. Auch bei dir? Nee, 179 und 42 Kalorien. Okay, jetzt hier sind 38 Kalorien. Okay, es ist ein anderes Produkt. Okay, na gut. Kohlenhydrate 8,9, davon Zucker 7,1. 10,2, 7,9. Oh, das hat weniger Zucker. Okay, das muss es anders schmecken. Okay, gut. Ja, na gut. Na gut, dann will ich nichts unterstellen, aber es ist tatsächlich, man unterstützt aber trotzdem damit die Dominanz von Vitamals am Ende. Na, aber trotzdem, also man muss aber schon sagen, Anycast ist investigativ. Wir haben das direkt aufgelöst. So, genau. Wann ist die 16. Kalenderwoche? Ja, es kann gut sein. Wann ist das? Also, wann ist das? Die 16. Kalenderwoche ist 15. April. Nächste Woche. Ah, ach so, hier steht aber jetzt Auslieferung ab dem 22.04. Dann ist es die 17. Kalenderwoche. Beachte, aufgrund des hohen Bestellaufkommens wird der Versand mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ah, oh, das ist ja anstrengend. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder 30 Euro für so einen Scheiß ausgeben. Ich muss doch nächste Woche schon von dem alternden Rockstar auf dem Trecker Olivenöl kaufen. Ja, aber also ich finde es vom Verpackungsdesign und von der Aufmachung ja alles ganz nett, aber es ist tatsächlich, am Ende, wenn es nur Krombacher ist, dann finde ich es halt irgendwie nicht so richtig unterstützenswert. Wenn es, weiß nicht, irgendwie eine kleine Brauerei wäre oder so, dann fände ich das, weißt du was? Ja, geil. Aber so ist es wieder nur dieses Massenalkoholgesöff. Ja, moin. Ist doch gar kein Alkohol. Das ist doch Alkohol. Ja, aber du weißt ja, Krombacher, das ist eine Einstiegsdroge. Ach so, okay. Und zu was sind dann Energy Drinks Einstiegsdrogen? Zu Arschlochtum. Na gut. Ja, das ist der Dennis, Podcast mit starken Meinungen. Ich muss kurz Werbung machen. Wir müssen alle klicken. Ja. Es ist wieder Deutscher Podcastpreis. Rate mal, wer nicht nominiert ist. Wir? Ja. Richtig. Aber nominiert ist unser guter Freund und Kollege, kann man sagen, Daniel Z. Oh. Ja, also sind wir verbunden mit. Billion Dollar Apes, Kunst, Gier und NFTs hat er nämlich Recherche beigetragen. Und kann man abstimmen, haben wir verlinkt, Publikumspreis, bitte klicken. Sehr gut. Du bist informiert über unseren gemeinsamen Termin Anfang Mai? Ich habe was ganz Großes vor. Ich muss mir den Termin noch aufschreiben, ehrlich gesagt. An dem Wochenende Anfang Mai, ich weiß gar nicht genau, wann... An welchem der Tag? 4.5. oder was? Ja, aber wahrscheinlich. Der Vorteil ist, dass je nach Filiale es auch einem Sonntag offen haben wird. Jetzt darfst du nicht zu viel verraten. Ja. Jetzt möchte ich, nachdem wir das jetzt alles gemacht haben, nochmal kurz auf die Frage zurückkommen, Dennis, wenn du sagst, dass du spürst, dass du dich in eine Wirtschaftskrise hineingeschrieben fühlst. Ja. Und du ziehst aber dennoch ein gutes Gefühl aus sozusagen Liberalisierungstendenzen im gesellschaftspolitischen Bereich. Ja. Von Cannabis bis Namensrecht, sag ich mal. Warum ist das, ist das nicht eher Opium fürs Volk, Dennis? Ja, natürlich. Natürlich ist es, also anders hältst du es doch nicht aus als mit Kiffgras, oder? Ja, oder mit. Oder dass ich mich jetzt als Mann anmelde und dann als Frau anmelde und die Frauendauner gehe. So meinst du das? Ja, da habe ich jetzt, das fand ich sehr schön. Diese deutsche Gesellschaft ist ja sehr umweltbewusst und fand ich sehr schön, dass Sarah Wagenknecht die AfD-Rede recycelt hat. Wozu sich was Neues ausdenken, wenn man einfach auch nochmal 1:1 das sagt, was die AfD sagt. Finde ich wunderbar. Gruppe BSW. Schönen Gruß. Wie du weißt, verfüge ich über sehr viele Schwager. Ja. Also eine ausnahmslos riesengroße Anzahl von Schwägern, sagt man das? Schwäger? Schwager, Schwägisten. Schwäger, Schwägern. Schwägisten. Schwägisten. Ja. Und ich habe auch neulich hat einer von denen, möglich mutmaßlich, auch zu mir gesagt, naja, man kann ja auch bald als Kuh zur Schule kommen. Mit diesem ganzen Gendern und so. Ah, das ist wie in den USA. Das klingt jetzt so zusammenhangslos und so völlig so aus dem Zusammenhang gerissen und als hätte ich sozusagen das jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen, was wir vorher besprochen haben, aber da war nichts. Das war aber ein WhatsApp-Status oder was? Nee, das ist also tatsächlich in einer privaten Konversation. Könnte sein, dass das passiert, ich weiß es nicht so genau. Das ist echt, das ist die andere Psychose tatsächlich, dass halt auch, dass sich Leute einbilden, dass jetzt Sodom und Gomorra herrscht, nur weil Leute, weiß nicht, in ihrem Pass statt ein M ein W stehen haben oder Nick stehen haben. Das kehrt die meisten. Das kehrt wirklich 99,9% der Leute kehrt das nicht. Das betrifft die nicht. Das schränkt sie weder ein, noch haben sie einen Vorteil daraus. Sie merken davon nichts. Aber für 0,01% bedeutet es im Zweifel, sich nicht umzubringen. Ja, das ist doch genauso wie alles, was irgendwie damit zu tun hat, jetzt war ja, also wir sind ja auch hochaktuell, völlig brisant, ja. Brisant, Zuckerfest, Ende vom Ramadan, wurde auch begangen in Flüchtlingsunterkünften in Berlin. Kritik war, wer bezahlt das denn alles? Und niemand zahlt auch nur einen Groschen mehr Steuern oder weniger, ja. Wenn jetzt in diesen Unterkünften ein Fest organisiert wird oder nicht. Wahrscheinlich. Das ändert doch gar nichts. Wahrscheinlich hat dieselbe Behörde im Dezember da einen Tannenbaum aufgestellt. Da hat sich aber auch keiner beschwert. Und in der Regel sind solche Feste, da gibt's auch nicht so viel Asche bei den Ämtern zu holen. Sondern in der Regel wird das irgendwie über Spenden und alle werfen zusammen gebastelt. Ja, weil es den Mitarbeitern... Wer bezahlt denn das denn? Ja. Es ist so schlimm. Es ist einfach so ein... Es ist einfach wirklich Wahnsinn, was die Leute sich einfach einbilden wollen. Weil sie haben die Langeweile, Ja, es hat damit zu tun, dass man irgendwie, niemand kann hier irgendwem was gönnen. Ja, genau. Das ist doch jetzt scheißegal. Ob da jetzt, also wirklich, ohne Witz. Es geht doch, im Prinzip kann man doch, man kann doch nicht ständig immer nach nebenan gucken, und sauer sein, dass irgendwie der Nachbar, keine Ahnung, den Staat jetzt um einen Cent mehr verarscht hat als ich und dann noch mehr rausgeholt hat und dass das ja wohl nicht sein kann oder dass der irgendwas kriegt. Warum guckt man, man muss doch eigentlich, kann man doch, ist es doch nur sinnvoll zu schauen, wie stehe ich da, wie geht's mir und wie bin ich situiert und ist die Situation, wie ich sie wahrnehme für mich und meine Familie, empfinde ich das als gerecht. Aber du kannst doch nicht, du kannst doch sozusagen sagen, bei mir ist es gerecht oder ungerecht, aber du kannst doch nicht sagen, die anderen kriegen zu viel. Also ich verstehe das einfach nicht. Das ist ein Land von Jammerlappen. Ich verstehe nicht, warum die Leute... Das ist, ja, wirklich. Ja, es sind Jammerlappen, das überall. Ist es. Also es ist halt, das ist es. Es ist einfach, es ist einfach, und man weiß halt nicht, warum sie jammern alle. Also es ist halt, Ist es Corona, war es der Auslöser, weil plötzlich eine komplette Gesellschaftsschicht, die sich bisher in ihrem Leben nie einschränken musste, quasi für die alles gesellschaftlich gelegt wurde. Die wurden durchs Abitur geführt, die haben irgendwie ihr Studium hinterhergeschmissen bekommen, mussten wenig bezahlen, gab noch BAföG und die hatten einfach alle ein bequemes Leben, haben auch reich geerbt, gab das Häuschen von den Eltern, ja, alle hatten ein bequemes Leben und dann während Corona mussten sie so minimal einschränken und seitdem sind sie komplett butthurt und eingejammert und komplett eingeschnappt und müssen jetzt wirklich, sind komplett verbittert. Oder waren aber sie schon woher vorher? Woher kommt das, dass man anderen nicht, dass so viele Deutsche anderen nichts gönnen können? Ja, es ist die deutsche Volksseele. Keine Ahnung. Ich versteh's wirklich. Also es ist halt und einfach, vor allem, ist auch nicht gesund für einen selber nicht. Ja, genau. Und vor allem sind's ja auch Leute, die es ja in der Regel auch deutlich schlechter haben als man selber. Aber du weißt ja, man ist ja gegen Steuererhöhungen, weil man könnte ja irgendwann in der Zukunft vielleicht mehr Geld verdienen, da will man doch nicht mehr Steuern zahlen. Also ohne Scheiß. Da geht's uns beiden ja wirtschaftlich einigermaßen beiden recht gut. Und ohne Scheiß, ich habe irgendwann letztes Jahr, wann kam das denn? Im letzten Jahr haben die ja den Steuertarif nochmal angepasst. Ja, total quatschig. Und ich hatte auf einmal... ich bin ja nicht wie du selbstständig und kann nochmal den Staat um weitere 2000 Euro verarschen oder 5000, was ich dir übel nehme, weil ich nichts gönne, ich bin Deutscher und hab dann auf einmal, wird ja auch das Lohnsteuerverfahren angepasst und auf einmal hatte ich 50 Euro mehr im Monat, um die ich nicht gefragt habe. Die brauchte ich auch gar nicht. Nö. Aber es gibt mit Sicherheit zwei andere Familien, denen je 25 Euro gut getan hätten. Ja, aber dafür, das ist ja mit der Gießkanne. Weißt du, das ist Sozialausgaben mit der Gießkanne, das ist nicht gut. Ja. Ach, und das ist, und das Schlimme ist, dass die Leute ja sagen, so, ja, sie sind ja, das sind ja mit wirtschaftlich anständige, also die denken ja mit volkswirtschaftlich so, nee, tut mir leid, wenn du halt hier uns beiden irgendwie 50 Euro mehr gibst, das hauen wir halt für Quatsch um die Ohren. Also im Sinne, ja. Oder wir legen es zur Seite im Zweifel. Oder machen wir für die, da hätte ich mir jetzt Knabemalz von bestellt. So, genau, Quatsch halt. Während halt, wenn du irgendwie zwei wirklich armen Schluckerfamilien, 25 Euro im Monat, die mehr gibst, die konsumieren das. Das bedeutet mehr Staatseinnahmen. Das bedeutet mehr. Ja gut, mehr wir hätten sie auch konsumiert. Ja, aber so hättest du es angelegt? Nein. Ja, aber halt so Luxusquatsch. Davon bleibt ist doch nichts. So. Es ist halt. Wollen wir mal wirklich einfach schlimm. Einfach dieses Basic-Wirtschaftsdenken funktioniert nicht. Dass natürlich, wenn du als Staat Geld ausgibst, dass das halt nicht verbrannt ist. Das ist ja nicht weg einfach, sondern das dreht paar Ehrenrunden und kommt aber sowas von betrunken wieder zurück und hatte seinen Spaß. Wollen wir mal kurz zu einem anderen Thema kommen, Dennis? Ich glaube, wir müssen unseren Sommer planen. Ja, ich höre schon das Vögelzwitschern bei dir im Hintergrund. Sehr schön. Ja, das ist jetzt der Frühling, aber ich meine, wir müssen Sommer planen. Bist du im Urlaub in diesem Jahr? Hast du irgendwas Großes geplant? Fährst du mal wieder mit der Fähre von Kroatien nach Italien? Also, das hört sich jetzt schlimm an, aber aufgrund meiner wirtschaftlichen Lage oder Unsicherheit... Machst du dieses Jahr Urlaub in Deutschland? Nee, habe ich einfach bisher nichts geplant tatsächlich. Ich weiß tatsächlich einfach nicht, ob ich die nächsten nicht eine Festanstellung gebe. Und wir sind ja in Deutschland hier und in den ersten 6 Monaten wird einem ja nichts gegönnt. Das stimmt so ja gar nicht, Dennis. Ein Tag pro Monat. Scheiße, jetzt führt mein 2-1, ey, was, ich werde wahnsinnig, was soll das denn? Jetzt kommt die DFL uns wirklich auf die Spur. Ah, jetzt, ach du Scheiße, jetzt haben wir abgemahnt. Tatsächlich habe ich noch keine so richtigen Urlaubspläne, aber ich wüsste auch exakt nicht, was ich machen sollte. Ich war ja letztes Jahr, hab ja 2 Monate bewusst nicht gearbeitet. Ja. Und war auf meiner Interrail-Reise und das hat mich tatsächlich so ein bisschen urlaubsmüde gemacht. Auch weiterhin. Und ich okay, ja, neige, ich mein, neige ist, dazu ja zu Kurztrips gerade. Also jetzt mal so ein Wochenende mal weg, finde ich ganz nett tatsächlich. Das ist ja nicht schlimm. Nee, ich dachte nur, vielleicht können wir haben uns ja vor einigen Jahren schon mal in Salzburg getroffen. Ja. Als wir im Urlaub, du wirst dich erinnern. Und vielleicht, das hatte ich dir auch vor ein paar Monaten schon mal geschrieben, vielleicht könnte man das jetzt ja wieder machen. Wir fahren nämlich wieder in den Urlaub dahin, wo wir auch schon mal zusammen waren vor 2 Jahren. Ja, stimmt. Da, genau. Vielleicht finde ich ja einen Weg, da mal vorbeizuschneiden. Genau, das wäre doch irgendwie ganz, ganz nett. Und dann könnte man sich ja auch auf einem Gipfel treffen oder so. Oh, ein Gipfeltreffen, das große Anycars Gipfeltreffen. So, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das Gipfeltreffen für die Menschen, ja, sehr schön. Und es hätte natürlich auch den schönen Effekt, dass die Kinder dann völlig durchdrehen würden, weil sie überhaupt nicht mehr verstehen, was passiert. Und dann wirklich denken, dass sie in einer Simulation leben. es stellt sich auch die Frage, ich habe ein System gekauft, Dennis. Du hast ein System? Und es ist die Frage, ob du dieses System bedienen willst. Oder was? Nein, also, ich habe hier, es gab vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen gab es hier so Anzuchtkästen bei Lidl und ich habe auf dem Landsitz einen Kompost. Ja. Also ein 3-Kammer-System. Habe ich schon mal erklärt? Ist super interessant. Und ich habe jetzt das erste Mal, sozusagen, weil ich das vor 2 Jahren angelegt habe, zum ersten Mal Vollkompost, wenn man so will. Richtig fertig durchgereiften Kompost. Und da habe ich jetzt Tomaten reingepflanzt, die habe ich angezogen. Und es waren ein paar Tomatenpflanzen noch ganz gut. Und die habe ich jetzt hier auch in einen Kübel gesetzt. Und die stehen jetzt auf meinem Balkon. Balkon mit G. Das ist ein deutscher Balkon. China. Und da muss man sich überlegen, wie man das natürlich wässert im Sommer. Ja. Und es gibt so ein schönes französisches Bewässerungssystem. Seinen Nachbarn. Das liegt da hinten. Ich weiß aber nicht, ja, ich glaube, aber die Nachbarn sind halt zeitgleich mit uns tatsächlich im Urlaub. Ach, Panko. Und, aber jetzt pass auf. Und das ist ganz cool. Das ist so ein Drip-System. So. Gibt's das auch für mit Wasserschlauch? Das ist eine aufgeschliffene Wasserflasche, die man in die Erde steckt und die Pflanze zieht sich einfach selber Wasser oder was? Ja, so ähnlich, aber ein bisschen geiler, weil, also tatsächlich ist es so, dass du hast so ein Teil, das steckst du in den Boden, tiefer rein in die Erde und darauf befestigst du eine Wasserflasche. Und an diesem Wasserflaschenaufsatzteil oben ist ein kleines Loch und dann führt ein Schlauch, den du einsetzt, in das Teil, wo das Wasser rauskommt. Und an diesem Teil, wo du das Wasser rauskommt, kannst du dann verdrehen, also kannst du das zum Verstellen, so wie groß die Schraube. Also na, die Schraube kannst du verstellen, wie groß das Loch ist, wie groß die Öffnung ist, das wollte ich sagen. Sodass du steuern kannst, wie viel Wasser da rausläuft. Ja, das hört sich doch ganz praktisch an für mal eine Pflanze, mal so eine Woche oder zwei. Nee, eben das reicht ja nicht im Sommer. Ja. Da muss man wahrscheinlich schon so alle 2 bis 3 Tage diese Flasche mal wieder auffüllen. Ah, okay. Soll ich das machen? Das ist deine Frage. Ach so, du willst das machen? Ja, gerne, Dennis. Das können wir gerne machen. Du hast ja wahrscheinlich Schlüssel, hast du. Okay, habe ich mich scheinbar verpflichtet, mache ich. Sehr gut, dankeschön. Leute, einfach öffentlich stellen, einfach öffentlich in der Öffentlichkeit bedrängen, dass sie nicht Nein sagen. Ich habe dich nicht bedrängt. Wieso hab ich dich bedrängt? Ich habe doch einfach nur gesagt, was man da zu tun hat und was ist. Also, bitte. Ah, sehr schön. Ja. Hast du dieses Jahr schon totes Tier gegrillt? Ich habe dieses Jahr noch nicht gegrillt, ich habe auch noch nicht totes Tier gegrillt. Obwohl es jetzt bei Kaufland jetzt so eine Coupon-Aktion oder hier so Sammelpunkte-Aktion gibt. Und da gibt es den Tefal Opti-Grill, aber nicht die Elite-Version leider. Ja, also sonst hätte ich sofort zugeschlagen. Ja, ich weiß, man muss Elite haben. Genau, finde ich auch. Ist das richtige Elite, genau. Ja, habe ich auch gesehen. War auch letztens, wo war das denn letztens noch im Angebot? Ziemlich günstig. Lidl oder Penny oder so. Aber war auch nur der normale. Wobei ich ja auch eigentlich das Ding nur für Sandwiches haben will. Und da war das bei Kaufland, das ist ja irgendwie, was sind das, 20 Punkte, die sind ja schnell gesammelt und die sind, scheinbar habe ich irgendwie in der Kaufland-App irgendwie 180 Sammelpunkte, weil die sich einfach 3 Jahre nicht verfallen und einfach über die Aktionen hinaus gelten. So wie ich in der Rewe-App irgendwie 7 Sammelalben voll habe. Und hatte ich auch, aber es gibt hin und wieder, musst du mal drauf achten, ja. Bei Kaufland, oh, ein Geschenk des Tages, ist das neu? Das weiß ich nicht. Ist das eine Lootbox? Eine Kaufland-Lootbox. Ja, geil. Weißt du, was ich jetzt gratis kriege? Ab einem Mindesteinkauf von 15 Euro. Eine Packung A 3x200 Gramm Cake Classic Junge Erbsen gratis. Oh, das ist ein Schnapper. Das kann man ja machen. Also wenn man sowieso mal Wocheneinkauf macht, ja klar. Was ich sagen wollte ist, dass es ab und zu auch 5 oder 7 Euro Rabatt ab einem bestimmten Einkaufswert gibt. So richtig quasi Cashback. Dafür kann man Punkte einsetzen. Deshalb ist jetzt mein Konto auf 93 Punkte sozusagen zusammengeschrumpft. Das werden wir eh nächstes Jahr vermehrt sehen, wenn Rewe aus Payback rausgeht und Penny. Dann wird ja eine Menge frei, dass sie gerade ein Payback geben müssen. Sie müssen ja quasi für jeden Punkt auch bezahlen. Und wir werden sicher irgendwie eine Art von Cashback-Funktion in der Rewe-App sehen. Ich sehe gerade, ja. Ich sehe 129,99 Euro. Das ist aber, das ist, glaube ich, aber nicht so günstig. Also, die Kommentare meinten schon, das ist schon okay, ist ein fairer Preis, ist schon relativ preiswert, aber es ist halt nicht die Elite-Version. So. Ja. Ich habe das gesehen, habe das auch direkt nachgedacht. Hast du gerade MyDeals-Kommentare paraphrasiert? Ja, tut mir leid. Also, ich halte von dieser Seite nichts, aber das sind die schlimmsten Pfennig-Fuchser. Das sind die Leute, die Cola-Paletten in halt Hektolitern berechnen, wie viel die kosten bei Aktionen. Und die stellen sich halt den Keller voller Cola, weil es halt, weiß nicht, bei Lidl irgendwie den Liter für 56 Cent gab. Weißt du, was es jetzt bei Penny auch wieder gab? Penny gab es auch wieder Wunschgutscheine und dann mit so einer x-fach Payback-Punkte-Dings dazu. Da sind garantiert auch wieder Leute hingegangen und haben sich dann Wunschgutscheine im Wert von 2.500 Euro gekauft, um dann irgendwie 87 Trillionen Payback-Punkte zu sammeln und dann die nächsten Jahre nur von diesen Wunschgutscheinen sich Einkäufe zu finanzieren. Ja, letztens ging es wieder rum, dass irgendwie so, es gibt ja dieses Vielflieger-Forum. Das ist ja so das schon das Arschloch-Treff von den Leuten, die halt so auf Meilen leben. Und da gab es schon mal so eine Funktion mit der DKB-App oder so, wenn du da irgendwie dir Geld auf ein anderes bepunktetes Konto, dann konntest du Meilen bekommen, wenn du einfach so Geldkarusselle halt tatsächlich. Nein. So, und das ist jetzt eingeschränkt worden. Ja. Und das hat natürlich, da waren die Leute aber so richtig empört, dass das ja nicht ginge und so. Dass man einfach die Regeln enforced, die es schon immer gab. Dass das nicht erlaubt sei. sehr, sehr gut. Nee, ich dementsprechend bin gespannt, was der Punktemarkt nächstes Jahr so bringt, wo es die Verschiebung, Payback geht ja zu Edeka und Rewe geht auf den eigenen Weg. So. Moment mal, ach, Payback geht zu Edeka, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen. Das heißt, die Deutschland-Card wird eingestellt? Ja, die gehen sie da raus. Nee, also sie wird nicht eingestellt, aber sie gehen da raus aus dem System, was es schon de facto der Tod ist. So. Ja. Netto ist mir unbekannt, ich vermute mal, Netto geht auch in Payback rein, das gehört ja dazu. Netto ohne Hund. Und dann bleibt halt für die Deutschlandkarte nicht viel mehr übrig. Es gibt übrigens, wo wir gerade bei Edeka sind, jetzt in wenigen Wochen, Dennis, ist die Bosel-Europameisterschaft in Neuhallingersiel. Geil. Und da gibt es bei Edeka, also den teilnehmenden Edeka-Märkten im ostfriesischen Raum, gibt es ein Sammelalbum mit allen teilnehmenden Boslerinnen und Boslern. Das ist schon sehr... was die korrekte Beschreibung ist, schon einfach quatschig, albern, aber sympathisch. Ich find's richtig geil. Ja. Ich find's wirklich richtig cool. Und das gab's jetzt schon, als wir zu Ostern da waren. Ich habe aber nur einmal eingekauft, aber das war nur irgendwie so eine Packung Kaugummi oder so und deshalb war das zu wenig. Und ich habe keine Bilder bekommen, was ein bisschen schade war. Ich weiß gar nicht, bis wann die Aktion noch geht, aber stand auch in der Zeitung, dass es das gibt. Ich sag mal so viel. So, machen wir den Deckel hier drauf? Willst du? Ja, weiß ich nicht. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann machen wir das. Also ich habe nichts mehr so richtig zu sagen und ich muss auf Toilette. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Ja gut, Herr Mohart, dann soll es das gewesen sein mit der 156. Ausgabe des einzigen Fachpodcasts für Heimatrecht, Bahn und Moral. Nächste Woche spielt Union gegen Bayern München. Ich bin leider nicht im Stadion. Ich habe zu tun, aber du darfst gerne mal den ersten Sieg von Union in der ersten Bundesliga gegen Bayern München anschauen. Ja. Nach dem Augsburg-Spiel der wahrscheinlichste Aufkommen. Du weißt, warum Union in Augsburg verloren hat, ne? Sag mir jetzt nicht wegen den weinroten Schuhen von Trimi. Nein. Das habe ich gar nicht bemerkt, okay. So richtig. Das ist ja viel Sondern, Spaß. Pass auf, ich kann es dir sagen, warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, deshalb schaue ich jetzt nochmal extra nach. Und zwar, es lag an dir. Du hattest nämlich eine Riegele Spritz mit Kellerbier, Aperol und Sekko. Geht's noch? Also, zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass du dazu geschrieben hattest, dass du das jetzt eklig und gleichzeitig interessant findest. Ich habe gesagt, das klingt irgendwie falsch, aber auch interessant, habe ich gesagt. So, also dazu stehe ich auch. Aber Dennis, nicht alles, was man interessant findet, muss man auch direkt in sich reinschütten, wie so ein Irrer. Die hatten noch vier andere so Sachen. Die hatten irgendwie so noch eine Wodka-Variante mit Cranberry und so eine Art Berliner Weiße, die sie da haben. Die sind da experimentierfreudig. Ich hatte auch, weißt du, was ich hatte als zu essen? Ich hatte vegane Maultaschen. Veganes Schäufele, lass mich rein. Veganes Schäufele und es schmeckte genau so wie das Original. Er hatte vegane Maultaschen mit so einer Süßkartoffel-Handfüllung. Im Brauhaus. Im bayerischen Brauhaus. Mainz führt jetzt 3-1. Es ist traurig. Daran ist gar nichts schön. Bis dann. Wir hören uns in aller Bälde. Genau. Tschüss. Tschüssi.